Als aber Jeremia dem gesamten Volk alle die Worte Jahwes, ihres Gottes, mit denen ihn Jahwe, ihr Gott, an sie gesandt hatte, bis zu Ende mitgeteilt hatte, alle jene Worte, da sprachen Asaja, der Sohn Hofajas, und Johanan, der Sohn Karias, samt allen den Männern, die sich frech gegen Jeremia auflehnten, Lügen redest du. Jahwe, unser Gott, hat dich nicht gesandt mit dem Auftrag, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen, um dort als Fremdlinge zu weilen, sondern Baruch, der Sohn Nerias, reizt dich wieder uns auf, in der Absicht, uns der Gewalt der Chaldäer zu überliefern, damit man uns töte und uns nach Babel wegführe. Und Johanan, der Sohn Karias, und alle Heeresobersten samt dem ganzen Volke gehorchten dem Gebote Jahwes nicht, dass sie im Lande Juda geblieben wären, vielmehr nahmen Johanan, der Sohn Karias, und alle Heeresobersten den gesamten Überrest Judas, die aus allen den Völkern, wohin sie versprengt gewesen, zurückgekehrt waren, um im Lande Juda zu weilen, die Männer, die Weiber und die Kinder, die Prinzessinnen und alle die Personen, die Nebusa-Adan, der Oberste der Leibwächter, sonst noch bei Gedalia, dem Sohne Ahikams, des Sohnes Safans, belassen hatte, dazu den Propheten Jeremia und Baruch, den Sohn Nerias, und zogen nach Ägypten, denn sie gehorchten dem Gebote Jahwes nicht. Sie zogen aber bis Tachpanes. Da erging das Wort Jahwes an Jeremia in Tachpanes folgendermaßen, hole große Steine herbei und senke sie in Mörtel ein in der Vorhalle am Eingange zum Palaste des Pharao in Tachpanes in Gegenwart judäischer Männer und spricht zu ihnen, so spricht Jahwe der Herrscher, der Gott Israels, fürwahr, ich will meinen Knecht Nebukadrezar, den König von Babel, holen lassen und seinen Thron über diesen Steinen, die ich eingesenkt habe, aufrichten, und er soll seinen Prachtteppich darüber ausbreiten. Und er wird kommen und Ägypten schlagen, was für den Tod bestimmt ist, wird er dem Tode preisgeben, was für die Wegführung, der Wegführung, und was für das Schwert, dem Schwerte. Dann will ich Feuer an die Tempel der Götter Ägyptens legen, und er wird sie niederbrennen und die Götter wegführen und wird sich in Ägypten hüllen, wie sich der Hirt in seinen Mantel hüllt. Unangefochten wird er alsdann von dort abziehen. Und er wird die Säulen von Beth-Semes in Ägypten zertrümmern und die Tempel der Götter Ägyptens niederbrennen.